Zukunft versprochen, wir sind jung und weltoffen. Können, wenn wir wollen, hoch hinaus und steht die Tür zur Welt offen. Jeder kann hier was erreichen, du musst dich nur einleben. Fertige Bahn und Fußstapfen zum Reintreten. Wir teilen uns in Szenen auf, setzen uns Identitäten auf und wählen aus ein paar Auswahlmöglichkeiten unseren Lebenstraum. Gleicher Soundset und Licht, jeder weiß, woran er ist. Ich wieg mich in Sicherheit und behalte den Überblick. Auf meinen Entdeckungsreisen, auf dem Weg zum Einkauf und verlauf mich nicht, wenn ich in die Erlebniswelten eintauch. Große Sortimente für verschiedene Horizonte, auf der Jagd nach Komplimenten mit dem Wunsch, man wär besonders. Was wird sein? Was wird sein? Denk an morgen und was dann geschieht. Was verbleibt? Was verbleibt? Stell's dir vor, wenn du die Augen schließt. Sag mir wer, wenn nicht wir, muss lernen und kapieren, wir können sehr viel verlieren. Hier ist Krieg, es wird sein, ziehen wir los, weil noch so viel vor uns liegt. Mach mich frei, will nicht in eure Automatenwelt. Deine sanfte, sensible Seele, sehr hart zerschellt. Alle suchen nach Macht, diffamieren und mobben. Die Welt wie ein Schulhof, schikanieren, verkloppen. Verfremdetes Leben, wir haben uns entfremdet vom Leben. Fernsehsender zu sehen, die uns blend nichts geben. Wann werden wir es endlich verstehen, hier wird getötet, gemordet. Oh shit, die Erde ist dein tödlicher Orbit. Verdammte Kacke, alle verfallen in Konsumzwang. Zerkrallen, das wär gut, Mann, in Gemeinschaft von nun an. Wir müssen uns bilden, wachsen, werden zu Störfaktoren. Wir sind Wackersdorf, komm, wir burn. Lasst uns strahlen und selbst erkennen Lebendigkeit spüren. Statt uns betäuben zu lassen, lassen uns ständig verführen. Stopp, Grenzüberschreitung, bleibt wachsam und wehrsam. Brecht die Knechtschaft und befreit euch aus Kerkern. Und wenn wir uns wehren, dann ist die Sonne am Aufgehen. Komm, wir wandern los, lasst doch die Jammern im Stau stehen. Start auf dem Schlauch stehen, bewässern wir in Zukunftstrauen. Kommt, es reicht nicht dazu zu schauen. Was wird sein? Was wird sein? Denk an morgen und was dann geschieht. Was verbleibt? Was verbleibt? Stell's dir vor, wenn du die Augen schließt. Sag mir wer, wenn nicht wir, muss lernen und kapieren, wir können sehr viel verlieren. Hier ist Krieg, es wird Zeit, ziehen wir los, weil noch so viel vor uns liegt. In zwei Wochen Abständen wechselnde Wände, die gleiche Nachricht verbreiten. Hinterlassen Aggression und Fragezeichen. Four Seasons ist gleich, zu allen Jahreszeiten. Gleiche Oberflächlichkeit zu sich verändernden Preisen. Das gleiche aufgesetzte Lächeln lässt mich röcheln. Doch ich stecke in der gleichen Scheiße und das nicht nur bis zum Knöchel. Und die Elite sucht gleiche Gehaltsklasse für Liebe. Die Devise unterm Strich zähl ich und das, was ich euch biete. So vielfältig wie wir sind, ist hier das Angebot. Sind die Wünsche, die wir haben, davon viele lange tot. Liegen auf dem Wunschfriedhof, weil sie nicht in Erfüllung gehen. Billigbestatter.de für das kleine Portemonnaie. Yeah, nach Herkunft und Budget gibt's ne Berg- oder Talfahrt. Alle richten sich danach und ein paar setzen den Maßstab. Yeah, nach Herkunft und Budget gibt's ne Berg- oder Talfahrt. Alle richten sich danach und ein paar setzen den Maßstab. Was wird sein? Was wird sein? Denk an morgen und was dann geschieht. Was verbleibt? Was verbleibt? Stell's dir vor, wenn du die Augen schließt. Sag mir wer, wenn nicht wir, muss lernen und kapieren, wir können sehr viel verlieren. Hier ist Krieg, es wird Zeit, ziehen wir los, weil noch so viel vor uns liegt. Was wird sein? Was wird sein? Denk an morgen und was dann geschieht. Was verbleibt? Was verbleibt? Stell's dir vor, wenn du die Augen schließt. Sag mir wer, wenn nicht wir, muss lernen und kapieren, wir können sehr viel verlieren. Hier ist Krieg, es wird Zeit, ziehen wir los, weil noch so viel vor uns liegt.